And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Yeah. Hello. Die Zeit war's wunderschön, dann bist du von uns gegangen. Keiner wusste warum, warum sind sie nur mit dir gegangen. Wir haben dich geliebt, waren immer da für dich, zusammen doch alleine. Es gab für uns nur dich und nun stehen wir hier vor einem Trümmerhaufen dieser Realität. Können wir nicht entlaufen. Gott, du hast uns verlassen. Verlassen in der Welt, die Liebenden verlieren den Hang an sich selbst und wir rappen Vernunft. Getrischt hat ohne Grund gehalten nun und stark wie ein Taifun. Ich bin ein Einzelkämpfer, du Scheißverräter, du kleiner Deklatant. Dein Können bleibt verbannt, du hältst dich für gefährlich. Komm her, 1, 2, 3, du bist beerdigt. Doch jetzt die Welt ohne dich dreht sich, nein, ich glaube nicht. Ich bin verträumt, habe das Leben versäumt. In den Gedanken, sie weisen mich in Schranken. Ich will nur noch rappen, alles um mich rum vergessen. Doch leider geht es nicht, denn du fehlst für mich. Ich danke dir, dass du mir das gezeigt. Ich denke nur an dich, seit dieser Zeit. All diese bösen, schlimmen, grausamen Gedanken, die mich früher zu jeder Zeit nur noch fanden. Du hast sie vertrieben, deshalb danke ich dir. Das steht geschrieben auf diesem kleinen Papier. Fragst dich, warum hat dieses Lied keinen Refrain? Ich sag es dir, es soll halt so flüssig sein wie der Kokowar. Das Ende ist umsichtig, ich bin kein Emo-Rapper. Doch trotzdem schreibe ich jeden Tag ein kleines Gedicht. Was ist daran falsch, wenn ich mich damit befasse? Was die anderen hassen, was ich selbst nicht fasse?